Kommunismus für Kinder, Teil 1. Was ist der Kommunismus? Der Kommunismus ist die Gesellschaft, die alle Übel abschafft, unter denen die Menschen in der heutigen Gesellschaft, dem Kapitalismus, leiden. Es gibt viele verschiedene Vorstellungen davon, wie diese kommunistische Gesellschaft aussehen sollte. Aber wenn der Kommunismus die Gesellschaft ist, die alle Übel abschafft, unter denen die Menschen im Kapitalismus leiden, dann ist die beste Vorstellung vom Kommunismus die, die die meisten dieser Übel abschaffen kann. Es ist wie bei der Heilung einer Krankheit. Wenn der Kapitalismus eine Krankheit wäre, was er selbstverständlich nicht ist, dann wäre derjenige Kommunismus das beste Medikament, der die Menschen ganz gesund machen kann und nicht nur zu einem Drittel oder zur Hälfte. Allerdings ist ein Mensch in der Regel gesund, bevor er krank wird. Und das Medikament soll ihn nur wieder gesund machen, ihn also in den Zustand versetzen, in dem er sich befand, bevor er krank wurde. Das ist in unserem Beispiel nicht der Fall. Denn vor dem Kapitalismus mussten die Menschen auch leiden, wenn auch unter anderen Übeln. Deswegen hinkt der Vergleich ein wenig. Außerdem ist der Kommunismus zwar ein sehr gutes Mittel, aber er ist kein Allheilmittel, sondern nur eines gegen die Übel des Kapitalismus. Wenn ein Mensch beispielsweise Husten und Schnupfen hat und er nimmt ein Mittel gegen Husten, dann geht nur der Husten weg, nicht aber der Schnupfen. Der Kommunismus heilt also nicht alle Leiden, sondern nur die, die der Kapitalismus verursacht. Um zu verstehen, was der Kommunismus ist, und um zu entscheiden, welche der kommunistischen Vorstellungen die beste ist, müssen wir also verstehen, was der Kapitalismus ist und wie er den Menschen Leid verschafft. Was ist der Kapitalismus? Den Kapitalismus gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt und er heißt Kapitalismus, weil er die Herrschaft des Kapitals ist. Das ist etwas anderes als die Herrschaft der Kapitalistinnen oder die Herrschaft der Kapitalistinnenklasse. Im Kapitalismus gibt es zwar noch Menschen, die mehr zu sagen haben als andere, aber es gibt keine Königin mehr, die an der Spitze der Gesellschaft stehen würde und allen befehlen könnte. Wenn es aber nicht mehr die Menschen sind, die über die Menschen herrschen, wer dann? Es sind die Dinge. Das ist natürlich nicht im wörtlichen Sinne gemeint, denn selbstverständlich können Dinge gar nichts tun, schon gar nicht einen Menschen beherrschen, denn es sind ja nur Dinge. Es sind auch nicht alle Dinge, die die Menschen beherrschen, sondern nur ganz bestimmte, oder besser, eine ganz bestimmte Form der Dinge. Diese Dinge fallen nicht vom Himmel und sie kommen auch nicht mit UFOs auf die Erde geflogen und beschießen die Menschen mit Laserstrahlen. Es sind vielmehr Dinge, die die Menschen selbst hergestellt haben, damit sie ihnen das Leben erleichtern, ihnen gute Dienste erbringen, also ihnen dienen. Aber mit der Zeit vergessen die Menschen, dass sie es waren, die diese Dinge hergestellt haben, und sie fangen an, ihnen selbst zu dienen. Wir können uns das ungefähr so vorstellen. Ein Mensch geht zu seinem Schreibtisch und schreibt auf ein Blatt Papier: Trink ein Glas Wasser. Nach 1-2 Stunden kehrt der Mensch an seinen Schreibtisch zurück und er findet das Blatt Papier. Wenn er jetzt den Satz liest, dann erinnert er sich nicht mehr daran, dass er diesen Satz geschrieben hat und er denkt, dass er machen muss, was dort steht. Vielleicht ist er anfangs auch noch ein bisschen skeptisch und er geht zu einer Freundin und fragt sie: Du, muss ich jetzt wirklich ein Glas Wasser trinken? Ich bin doch gar nicht durstig. Die Freundin wird ihm antworten: Das weiß ich auch nicht. Moment, ich schau mal nach. Sie wird zu dem Blatt Papier gehen und lesen, was dort draufsteht. Dann wird sie wieder zurückgehen und sagen: Ja, hier steht es geschrieben. Du musst ein Glas Wasser trinken. Wenn der Mensch jetzt ein wenig zu oft an dem Blatt Papier vorbeiläuft, dann wird er bald ganz schnell einen Wasserbauch haben, der ihm Schmerzen verursacht. Und dann wird der Mensch von den Dingen beherrscht und er leidet darunter. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen seltsam. Denn warum sollte der Mensch plötzlich vergessen haben, dass er diesen Satz geschrieben hat? Warum sollte er seine eigene Handschrift nicht mehr wiedererkennen? In der Wirklichkeit ist natürlich alles etwas komplizierter als in diesem Beispiel, denn die Menschen leben und arbeiten nicht alleine, sondern in der Gesellschaft. In der Wirklichkeit ist es also nicht so, dass der Mensch ganz alleine diesen Satz aufs Papier schreibt, sondern zusammen mit ganz vielen anderen Menschen. Deswegen lässt sich die Herrschaft der Dinge vielleicht besser an einem anderen Beispiel erklären. Auch darin kommt ein Glas vor, am Beispiel des Gläserrückens. Beim Gläserrücken sitzt eine Gruppe von Menschen um einen Kreis mit Buchstaben herum, in dessen Mitte ein Glas steht. Alle Menschen legen ihre Hand oder einen Finger ihrer Hand auf das Glas, und weil alle ein kleines bisschen zittern, beginnt sich das Glas wie durch eine unsichtbare Hand gezogen, langsam von einem Buchstaben zum anderen zu bewegen. Die Menschen, die sich nicht erklären können, dass sie es selbst waren, die das Glas bewegt haben, weil sie alleine nie durch ihr Zittern ein Glas bewegen könnten, denken, dass es ein Geist war, der ihnen dadurch geheime Botschaften zukommen lassen wollte. Dieses Beispiel eignet sich sehr gut, um deutlich zu machen, wie das Leben der Menschen im Kapitalismus funktioniert. Eigentlich sind es die Menschen selbst, die das Glas verrücken, aber sie könnten es nicht alleine, sondern nur alle zusammen. Nur durch ihr Zusammenspiel, ihre Beziehung zueinander, bewegt sich das Glas. Und dieses Zusammenspiel ist so beschaffen, dass die Menschen es gar nicht wirklich bemerken. Es vollzieht sich gewissermaßen heimlich oder hinter ihrem Rücken. Würden sich die Menschen zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was sie schreiben wollen, dann würde vermutlich nicht nur ein sehr anderer Text dabei herauskommen, es bestünde aber auch gar keine Unklarheit darüber, wer diesen Text geschrieben hat. So aber wird der Text wie durch unsichtbare Hand geschrieben, und weil sich die Menschen das nicht erklären können, schieben sie es einer fremden Macht zu, eben einem Geist oder einem Gespenst. Daran lässt sich sehen, dass nicht jedes Zusammenspiel, nicht jede Beziehung und nicht jede Arbeit den Dingen eine besondere Macht über die Menschen verleiht, sondern nur eine besondere Form des Zusammenspiels oder der Beziehung. Eben das Gläserrücken und nicht das gemeinsame Texte schreiben. Und genauso ist auch nicht jede Gesellschaft durch die Herrschaft der Dinge gekennzeichnet, sondern nur die kapitalistische. Nur die Form der Beziehung oder der Arbeit im Kapitalismus erschafft die Dinge in einer Form, dass sie die Menschen beherrschen können. Wir müssen uns also fragen, was das Besondere an den Beziehungen der Menschen im Kapitalismus ist und was sie von den Beziehungen der Menschen zueinander in anderen Gesellschaften unterscheidet. Um das zu verstehen und zum Erkennen, dass es den Kapitalismus noch nicht ewig gibt, was schon mal ein großer Vorteil ist, ist es am besten, wenn wir uns anschauen, wie der Kapitalismus denn überhaupt entstanden ist. Wie ist der Kapitalismus entstanden? Der Kapitalismus ist schon 200 bis 500 Jahre alt und er hat sich zuerst entwickelt in England. In England herrschte damals noch der Feudalismus. Das heißt, es gab Königinnen, Prinzessinnen und ganz viele Hofdamen. Aber die meisten Menschen waren bloß Bäuerinnen. Sie bestellten in Dorfgemeinschaften oder in Familien die Felder, und weil sie keine Maschinen hatten und auch sonst relativ wenige Erfindungen machten, arbeiteten sie ziemlich viel und waren dennoch ganz schön arm. Außerdem wollte die Kirche, die damals noch sehr viel Macht hatte, jedes zehnte Brot, das sie herstellten, und die Prinzessinnen wollten sogar noch mehr. Manchmal mussten die Menschen sogar zum Hof der Prinzessinnen kommen, um dort mehrere Stunden oder gar Tage lang zu arbeiten. Aber zum einen wussten die Menschen so immer sehr genau, wie viel die Herrscherinnen ihnen wegnahmen, und zum anderen blieben sie sonst relativ unbehelligt. Denn die Prinzessinnen verstanden von Arbeit gar nicht so viel und so konnten sie den Bäuerinnen auch nicht vorschreiben, wie sie arbeiten sollten. Zur gleichen Zeit war England damals eine große Seemacht, die einen florierenden Handel gegen alle Welt betrieb. Viele Handelsschiffe fuhren jeden Tag von den englischen Häfen nach Amerika, Europa, sogar bis nach Asien und Afrika. Durch die Ungleichheit der Kontinente und weil es auch nicht so viele Händlerinnen gab, deren Schiffe groß genug gewesen wären, um solche langen Strecken zurückzulegen, konnten die Händlerinnen sehr gute Geschäfte machen. Sie fuhren beispielsweise nach Amerika, um den dort lebenden Menschen alles wegzunehmen, um es dann in England teuer zu verkaufen. So wurden die Händlerinnen sehr reich und konnten sich bald einen Luxus leisten, von dem die Prinzessinnen nur zu träumen wagten. Als die Prinzessinnen aber sahen, wie reich die Händlerinnen geworden waren und wie viel exotischen Schmuck und was für schicke Schwerter sie besaßen, wurden sie sehr neidisch. Und sie bekamen Angst, dass die Händlerinnen, die wirtschaftlich so mächtig geworden waren, auch mehr politischen Einfluss fordern und die Prinzessinnen stürzen würden, was später dann auch tatsächlich geschah. Also überlegten die Prinzessinnen fieberhaft, wie auch sie Händlerinnen werden könnten. Aber das Einzige, was sie besaßen, war das Land, auf dem die Bäuerinnen arbeiten, und mit den Kartoffeln, die diese herstellten, ließ sich noch nie besonders gut Geld verdienen. Dafür aber umso mehr mit Schafswolle, die damals in Europa sehr begehrt war. Und so riefen die Prinzessinnen ihre Untergebenen zu sich und befahlen, dass überall statt der Kartoffeln Schafe gezüchtet werden sollten. Aber von Schafen können nicht so viele Menschen ernährt werden und außerdem werden zu ihrer Betreuung viel weniger Bäuerinnen benötigt. Und deswegen wurde eine große Menge Bäuerinnen überflüssig. Aber all das kümmerte die Prinzessinnen sehr wenig, denn sie hatten nur Augen für den exotischen Schmuck und die schicken Schwerter der Händlerinnen und sie schickten ihre Soldaten, damit diese die Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben. Die Soldatinnen waren sehr grob und taten den Bäuerinnen sehr weh, weswegen diese ganz traurig wurden. Aber noch trauriger wurden sie, als sie merkten, dass sie jetzt nicht mehr auf ihr Land zurück konnten und alles, was sie gelernt hatten, plötzlich nutzlos geworden war. Vor allem aber hatten sie keine Ahnung, wie sie sich jetzt ernähren sollten. Und weil sie nicht wussten, wohin sie sonst gehen sollten, zogen sie in die großen Städte, wo mittlerweile schon riesige Mengen ehemaliger Bäuerinnen wohnten, die ebenfalls von ihrem Land vertrieben worden waren. Ohne Land konnten sie auch kein Land bewirtschaften und verkaufen konnten sie auch nichts, weil sie ja nichts besaßen. Das Einzige, was ihnen blieb, waren sie selbst. Und so gingen sie in die Fabriken, die in dieser Zeit anfingen, aus dem Boden zu sprießen, und verkauften sich selbst. Seit damals sind alle Menschen im Kapitalismus, denen nicht zufällig eine Fabrik gehört, gezwungen, sich selbst zu verkaufen. Ansonsten haben sie kein Geld und können sich nichts zu essen kaufen. Aber alle Menschen wollen etwas essen und deswegen müssen sie arbeiten gehen, ob ihnen das passt oder nicht. Und sie müssen Dinge herstellen, zum Beispiel Pistolen, ob sie das doof finden oder nicht. Und so werden die Menschen von den Dingen beherrscht. Und es braucht dafür noch nicht einmal mehr Soldatinnen oder die Polizei. Ganz entscheidend im Kapitalismus ist also die Arbeit. Alles dreht sich darum. Wer keine hat, der kann auch nichts essen. Und obendrein finden ihn oder sie die anderen Menschen doof, weil sie denken, dass er oder sie die Dinge aufisst, die sie hergestellt haben. Um besser zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, müssen wir uns also genauer anschauen, was das ist. Diese Arbeit. Was ist die Arbeit? Jeden Morgen, noch bevor die Schule beginnt, gehen die Menschen in die Fabrik oder ins Büro. Manche gehen auch erst nachmittags oder sogar erst nachts. Und manche dürfen sich heute sogar aussuchen, wann sie arbeiten gehen. Aber das ist egal, denn arbeiten müssen sie in jedem Fall. Sobald die Menschen das Eingangstor der Fabrik oder des Büros erreicht haben, sitzt dort eine Schalterbeamtin und fragt sie: Willst du für unsere Fabrik oder unser Büro arbeiten? Was sollen die Menschen da sagen? Vielleicht haben sie gar keine Lust und hätten lieber noch etwas länger geschlafen, um dann mit ihren Freundinnen zu frühstücken. Aber das behalten sie lieber für sich, denn sie wissen, dass sie nur frühstücken dürfen, wenn sie gearbeitet haben. Also sagen sie: Ja, ich will. Sehr gut, sagt die Schalterbeamtin dann mit ihrer höflichen Stimme und fährt fort. Die Fabrik gibt dir genug Geld, damit du essen und trinken und wohnen kannst. Und zweimal in der Woche ins Kino. Aber dafür musst du, solange du hier bist, fast alles machen, was die Fabrik dir sagt. Zweimal die Woche ins Kino ist gut, denken sich die Menschen dann. Aber fast alles machen, was die Fabrik sagt, solange ich hier bin, das ist bei 8 Stunden am Tag ein Drittel meines Tages und wenn ich 8 Stunden schlafen will, die Hälfte der Zeit, die ich wach bin. Das ist aber ganz schön viel für zweimal Kino. Aber was sollen die Menschen denn jetzt noch sagen? Sie haben ja schon zugestimmt und außerdem stehen sie jetzt ja schon mitten in der Fabrik oder im Büro. Und kaum haben sie die Tür hinter sich zugemacht, beginnt die Fabrik auch schon zu ihnen zu sprechen. Geh hier den Gang lang, sagt die Fabrik mit ihrer dröhnenden Stimme. Und dann geh dort rechts in die Tür. Siehst du dort den Stuhl? Setz dich da erstmal hin. Dann muss die Fabrik einen Moment nachdenken, bevor sie fortfährt. So, was haben wir denn da? Heute müssen 1223 Bügeleisen hergestellt werden. Und deswegen musst du jede Stunde 100 Mal auf diesen Nagel hier hauen. Was? Auf diesen doofen Nagel soll ich hauen? Fragt da der Mensch empört. Aber warum denn? Wozu soll das gut sein? Was hat das mit den Bügeleisen zu tun? Und wer will die überhaupt alle haben? Wer braucht denn so viele Bügeleisen? Aber da ist die Fabrikstimme schon wieder weg. Sie hat viel Wichtigeres zu tun, als die Fragen der Arbeiterinnen zu beantworten. Und außerdem wüsste sie wahrscheinlich selbst keine Antwort darauf. Natürlich redet die Fabrik nicht mit einer wirklichen Stimme. Sie ist ja nur eine Fabrik aus Steinen und Maschinen und Plastik und hat deswegen gar keinen Mund. Aber trotzdem redet die Fabrik in ihrer ganz eigenen Stimme. Wir können uns das am Beispiel eines Stuhles veranschaulichen. Wenn ein Mensch noch nie einen Stuhl gesehen hat und gar nicht weiß, was das ist, dann wüsste er nichts mit diesem Ding anzufangen und er würde es vielleicht zum Feuermachen verwenden. Aber sobald er weiß, was ein Stuhl ist, weil es ihm zum Beispiel jemand erklärt hat, dann versteht er auch die ganz eigene Sprache des Stuhls. Der Stuhl sagt dann solche Sachen wie: Setz dich hier hin. Nein, du kannst dich nicht legen, dann fällst du runter. Hör auf zu kippeln, sonst bricht mein Hinterbein ab. Wenn der Stuhl ein ungemütlicher Stuhl ist, sagt er zudem solche bösen Sachen wie: Hihi, ich tu dir weh, ich piekse dich und ich mache dir Rückenschmerzen. In der Fabrik, im Vereinsheim und in der Schule sind die Stühle meistens böse Stühle. Sie machen sich absichtlich hart, so dass ein Mensch nur in einer Position darauf sitzen kann, denn sie wollen nicht, dass sich die Menschen zu gemütlich fühlen und beispielsweise einschlafen. Weil die Menschen aber sehr große und sehr viele Fabriken gebaut haben, müssen sie sich auch sehr viel anhören. Und sie müssen feststellen, dass immer, wenn sie zur Fabrik gehen, um mit dieser zu reden, die Fabrik sich auf einmal taub stellt und so tut, als würde sie gar nichts verstehen. Sie ist ja auch nur eine Fabrik, wie sollte sie da zuhören und verstehen können? Da seufzen die Menschen und gehen zurück an ihre Arbeitsplätze. Und sie müssen feststellen, dass die Fabrik zwar von Menschen gebaut wurde, sich aber gar nicht für die Menschen interessiert. Es interessiert sie nicht, ob die Menschen glücklich sind, ob sie wissen, was sie da herstellen und warum. Das Einzige, wofür sich die Fabrik interessiert, ist, dass möglichst viel hergestellt und verkauft wird. Deswegen will die Fabrik nur, dass die Menschen glücklich sind, wenn dadurch mehr verkauft wird. Dann aber müssen die Menschen glücklich sein, auch wenn sie gar nicht glücklich sind. Und das macht die Menschen auch nicht gerade glücklich. Aber es wird mehr verkauft. Und das ist ja das Einzige, was die Fabrik interessiert. Denn wenn die Fabrik viel verkaufen kann, dann kann sie noch mehr Arbeiterinnen und Maschinen kaufen. Und die können dann noch mehr Bügeleisen, Texte oder Pistolen herstellen. Und dann kann die Fabrik noch mehr verkaufen. Wenn sich die Fabrik nicht für die Menschen interessiert, aber sich die Menschen für das interessieren sollen, was die Fabrik interessiert, und die Fabrik nur das Kaufen und Verkaufen interessiert, dann scheint das ja etwas ganz schön Wichtiges zu sein. Um besser zu verstehen, wie die Fabrik funktioniert, müssen wir uns also anschauen, was die Fabrik da macht, wenn sie verkauft und zu kaufen und wieder zu verkaufen und immer sofort. Um zu verkaufen und zu kaufen, muss die Fabrik auf den Marktplatz gehen. Freilich nicht so einen kleinen Dorfmarktplatz. Für Fabriken gibt es riesengroße Extramarktplätze. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Was ist der Markt? Um auf dem Markt etwas verkaufen zu können, muss die Fabrik erstmal etwas herstellen. Um etwas herstellen zu können, braucht sie verschiedene Zutaten. Das ist wie beim Kuchenbacken. Um einen Kuchen zu backen, werden erstens Eier und Mehl, zweitens ein Backofen und drittens eine Bäckerin benötigt. Unsere Fabrik will aber keine Kuchen backen, sondern Bügeleisen. Dafür kauft sie erstmal einen riesigen Haufen Blech. Und dazu noch einen großen Sack mit Nägeln. Um aus dem Blech und den Nägeln Bügeleisen zu machen, braucht sie große Bügeleisenbackmaschinen. Also kauft sie noch 3 riesengroße Bügeleisenbackmaschinen. Eine Fabrik hat sie ja schon, die braucht sie also nicht zu kaufen. Jetzt stehen in der Fabrik 3 riesengroße Bügeleisenbackmaschinen, ein großer Sack mit Nägeln und ein dicker Haufen Blech. Aber irgendwie will sich nichts rühren. Da fällt der Fabrik ein, dass sie ja noch diese Menschen, diese Arbeiterinnen braucht. Dafür gibt es einen Extramarkt, den Arbeitsmarkt. Die Menschen, die dort angeboten werden, sind bereits in extra dafür vorgesehenen Fabriken hergestellt worden. In Schul-, Ausbildungs- und Familienfabriken. Deswegen kann die Fabrik auf den Arbeitsmarkt gehen und eine genaue Bestellung aufgeben. Sie sagt, guten Tag, ich brauche 12 Nagel-Einklopfmenschen, 6 Blechbiegemenschen und einen Bügelmenschen, der guckt, ob die Bügeleisen überhaupt funktionieren. Außerdem braucht die Fabrik noch 2 Denkmenschen, die sich ein Rezept überlegen, um aus den Maschinen, dem Blech, den Nägeln und den Menschen ein Bügeleisen zu machen. Und schließlich braucht sie noch einen Chefmenschen, der schaut, dass die anderen auch das machen, was die Fabrik will. Die Fabrik fragt die Menschen, wollt ihr für mich arbeiten? Und die Menschen sagen, ja, wir wollen. Aber das wissen wir ja schon. Dann geht die Fabrik erstmal wieder nach Hause und sperrt ihre neu gekauften Menschen zusammen mit dem Blech, den Maschinen und den Nägeln jeden Tag 8 Stunden lang in die Fabrik ein. Und tatsächlich, nach einiger Zeit kommen schon die ersten frisch gebackenen Bügeleisen hinten aus der Fabrik raus. Mit den Bügeleisen kann die Fabrik jetzt wieder auf den Markt gehen, um sie dort zu verkaufen. Diesmal geht sie aber nicht auf den Arbeitsmarkt, sondern eher auf den Bügelmarkt oder auf den Bügeleisen- und andere Dinge-Markt. Wenn die Fabrik ihre Bügeleisen verkauft, dann bekommt sie dafür Geld. Und mit dem Geld kann sie dann neue Maschinen, Blech, Nägel und Bügeleisenbackmenschen kaufen. Und die kann sie dann wieder verkaufen. Wo die Fabrik so auf dem Bügeleisen- und andere Dinge-Markt steht und vor sich hinträumt, wovon Fabriken immer träumen, nämlich von neuen Maschinen, Blechnägeln und Bügeleisenbackmenschen, da fällt ihr plötzlich etwas auf. Gar nicht so weit von ihr entfernt, direkt gegenüber, um genau zu sein, steht eine andere Fabrik und die verkauft auch Bügeleisen. Das will ich mir doch mal genauer ansehen, denkt sich unsere Fabrik und sieht es sich genauer an. Und wie sie da so steht und schaut, fällt ihr Blick auf das Preisschild der anderen Bügeleisen und sie denkt sich, ich werde mal einen Blick auf das Preisschild werfen. Aber was muss sie da sehen? Die andere Fabrik verkauft ihre Bügeleisen billiger. Nicht viel, aber es reicht schon, denn die Leute kaufen mehr Bügeleisen bei der anderen Fabrik. Mist, denkt sich da unsere Fabrik, denn Fabriken sind schrecklich neidisch. Sie gönnt das der anderen Fabrik nicht, dass die billiger und deswegen mehr verkauft, weil sie kann die andere Fabrik nicht leiden. Fabriken können eigentlich niemanden so richtig leiden, ihre Arbeiterin nicht und die anderen Fabriken auch nicht. Das Einzige, was Fabriken Freude bereitet, ist Verkaufen und Kaufen und Verkaufen und immer sofort. Und das Einzige, wovon sie träumen, sind Maschinen, Blech, Nägel und Bügeleisenbackmenschen. Nun könnte unsere Fabrik ja zu der anderen Fabrik gehen und sagen, oh, sag mir doch bitte, wie du so billige Bügeleisen machst. Das will ich auch können. Oder sie könnte sagen, Mensch, das ist ja ein Zufall. Du machst auch Bügeleisen. Komm, wir tun uns zusammen. Das ist doch viel praktischer. Aber auf solche Ideen kommen Fabriken einfach nicht. Und wenn doch, dann nur, um eine dritte Fabrik zu ärgern. Also ist die Fabrik wütend. Und als sie nach Hause kommt, ruft sie einen ihrer zwei Denkmenschen zu sich und fragt ihn, was sie tun soll. Du musst billiger produzieren und schneller und mehr. Du musst Kosten sparen, dann kannst du auch billiger verkaufen. Zum Beispiel, sagt der Denkmensch, brauchst du doch nur einen Denkmenschen und nicht zwei. Das ist eine prima Idee, sagt die Fabrik und entlässt den Denkmenschen. Am nächsten Tag geht die Fabrik zu dem Bügeleisenbackmenschen minus ein Denkmensch und sagt, ab heute gebe ich euch nur noch so viel Geld, dass ihr nur noch einmal in der Woche ins Kino könnt. Außerdem müsst ihr jeden Tag eine Stunde mehr arbeiten. Das finden die Menschen gar nicht so gut. Aber sie haben ja schon gelernt, dass die Fabrik sich immer taub stellt, wenn sie mit ihr reden wollen, und deswegen gehen sie zurück zu ihren Arbeitsplätzen. Nach einiger Zeit geht die Fabrik wieder auf den Markt und zeigt stolz ihre billigen Bügeleisen vor. Schaut her, liebe Leute, sagt sie, meine Bügeleisen sind viel billiger als die von der da. Und mit ihrem großen Metallfinger zeigt sie hämisch auf die andere Fabrik. Und tatsächlich, die Rechnung geht auf. Die Menschen kommen jetzt alle zu unserer Fabrik, um dort ihre Bügeleisen zu kaufen, und die andere Fabrik verkauft nach und nach immer weniger. Unsere Fabrik freut sich. Während sie ihre Bügeleisen verkauft, schließt sie ab und zu ihre großen Fensteraugen und träumt davon, was sie sich von dem neuen Geld alles für neue Bügeleisenmaschinen, Blechnägel und Bügeleisenbackmenschen kaufen wird. Aber was sehen wir da? Die andere Fabrik sitzt ganz gekrümmt auf all ihren Bügeleisen, die sie jetzt nicht mehr loskriegt. Und wenn wir genau hinschauen, können wir sehen, wie eine dicke Rußträne aus ihrem Schornstein läuft. Die andere Fabrik hatte ohnehin schon Schulden gehabt und es war ihr nicht gerade gut gegangen. Aber jetzt, wo unsere Fabrik billigere Bügeleisen herstellt, kann sie ihre nicht mehr verkaufen. Aber wenn sie ihre Bügeleisen nicht mehr verkaufen kann, dann kann sie auch keine neuen Maschinen, Bleche, Nägel und Bügeleisenbackmenschen mehr kaufen. Und deswegen ist die andere Fabrik ganz, ganz traurig und geht pleite. So schnell kann das gehen. Aber weil diese Fabrik pleite ist, entlässt sie alle ihre Arbeiterinnen, die ganzen anderen Bügeleisenbackmenschen von der anderen Fabrik. Die sind jetzt auf einmal arbeitslos. Und obwohl sie die Arbeit ganz schön doof fanden, sind sie darüber jetzt auch nicht so richtig glücklich, denn jetzt haben sie kein Geld mehr und können gar nicht mehr ins Kino gehen. Während also vorher die Arbeiterinnen von beiden Fabriken zweimal die Woche ins Kino gehen durften, dürfen die einen jetzt nur noch einmal und die anderen gar nicht mehr. Wer sich aber kein Kino mehr leisten kann, der kauft sich auch keine Bügeleisen. Und das führt zu einem Problem. Um zu verstehen, warum es immer mehr Dinge, zum Beispiel Bügeleisen, gibt, aber die sich niemand mehr kaufen kann, müssen wir uns also anschauen, was das denn genau für ein Problem ist. Die Menschen nennen das Problem die Krise. Was ist die Krise? Als unsere Fabrik das nächste Mal auf den Markt kommt, hat sie doppelt so viele Bügeleisen dabei, denn sie hat sich gedacht, die andere Fabrik ist pleite, das ist ja super. Denn jetzt kommen alle Menschen, die vorher dort ihre Bügeleisen gekauft haben, zu mir. Dann habe ich jetzt doppelt so viele Kunden. Also brauche ich auch doppelt so viele Bügeleisen. Aber was muss unsere Fabrik feststellen, als sie auf dem Marktplatz für Bügeleisen und andere Dinge angekommen ist? Die Menschen wollen fast gar keine Bügeleisen kaufen. Denn so, wie es unserer Fabrik und der anderen Fabrik gegangen ist, ist es auch ganz vielen weiteren Fabriken ergangen. Denn es gibt ja sehr viele Fabriken, nicht nur solche, die Bügeleisen herstellen, sondern auch solche, die Pistolen herstellen, zum Beispiel. Und da jetzt ganz viele Menschen noch einmal die Woche ins Kino dürfen oder überhaupt gar nicht mehr, wollen sie auch keine Bügeleisen mehr kaufen. Stattdessen kaufen sie Fernseher und Videorekorder, damit sie zu Hause Kino gucken können. Das ist zwar nicht dasselbe, aber die Menschen denken sich, besser als gar nichts. Andere Menschen können nicht nur nicht mehr ins Kino, sie haben jetzt auch nicht mal mehr genug zu essen. Und sie kaufen sich Tomaten und Eier, damit sie die auf die Fabrik werfen können, denn das erscheint ihnen jetzt das Dringlichste zu sein. Der Fabrik aber nutzen die Tomaten jetzt auch nichts mehr, denn es ist ja keine Tomaten, sondern eine Bügeleisenfabrik. Auf den Bügeleisen aber bleibt sie sitzen. Und dabei hatte sie doch extra doppelt so viele davon mitgenommen. Und jetzt kann sie doppelt so viele Bügeleisen nicht verkaufen und macht doppelt so viele Schulden. Also geht unsere Fabrik auch pleite. Und sie entlässt alle ihre Bügeleisenbackmenschen. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Keine Fabriken, keine Maschinen, keine Bleche und Nägel, keine Bügeleisenbackmenschen. Dafür aber umso mehr Bügeleisen, die aber niemand mehr braucht. Obwohl gar nichts Schlimmes passiert ist, kein Erdbeben, kein Krieg, kein Papstbesuch, sitzen die Leute auf einmal alle so rum, haben Hunger und langweilen sich. Einige versuchen sogar aus den Bügeleisen Kompott zu machen, aber auch das will nicht so richtig gelingen. Jetzt haben wir den Salat, sagen die Menschen da. Hätten wir doch nicht auf die Fabriken gehört. Und ein Mensch sagt, diese ganzen Dinge, erst stellen wir sie her, damit sie uns dienen. Dann werden sie frech und wir müssen ihnen dienen. Und jetzt sitzen wir auf den ganzen Bügeleisen rum. Und ein dritter Mensch fügt richtig wütend hinzu, diese doofen Dinge, diese verdammte Verdinglichung. Ich hab's mir doch gleich gedacht. Jetzt sitzen die Menschen also auf dem Bügeleisen rum und denken über den Kapitalismus nach. Denn dass der an allem schuld ist, das haben sie spätestens jetzt gemerkt. Na, das war ja nichts, denken sie sich. Erst hat uns der Kapitalismus ganz unglücklich gemacht und dann ist er auch noch ständig schief gegangen. Außerdem, sagt ein Mensch laut, haben wir den Kapitalismus jetzt wahrlich lange genug gehabt. 200 bis 500 Jahre lang nämlich, und das reicht ja nun wirklich. Es wird Zeit für was Neues, weil Abwechslung muss sein. Aber was? Fragt ein anderer Mensch, und daraufhin entsteht ein langes Schweigen und die Menschen und grübeln, denn auf diese Frage wüssten sie auch gerne eine Antwort. Da plötzlich fällt es den Menschen wieder ein. Der Kommunismus, rufen sie. Der Kommunismus ist doch die Gesellschaft, die alle Übel abschafft, unter denen die Menschen im Kapitalismus leiden. Den Kommunismus müssen wir machen. Ja, natürlich, rufen die anderen Menschen da und schlagen sich mit der flachen Hand vor den Kopf. Denn sie ärgern sich, dass ihnen das nicht früher eingefallen ist. Warum ist uns das bloß nicht früher eingefallen? Fragen sie sich. Jetzt wissen die Menschen also schon zwei Sachen. Zum einen wissen sie, dass der Kapitalismus sie nicht glücklich macht, und zum anderen wissen sie, dass der Kommunismus sie glücklich macht. Also beschließen sie, den Kommunismus einzuführen. Aber das ist gar nicht so einfach. Da es in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie so einen richtigen Kommunismus gegeben hat, hat auch niemand so eine rechte Vorstellung davon, wie so ein Kommunismus denn eigentlich aussieht. Das Einzige, was die Menschen haben, sind verschiedene Vorstellungen davon, wie diese kommunistische Gesellschaft aussehen sollte. Aber wenn der Kommunismus die Gesellschaft ist, die alle Übel abschafft, unter denen die Menschen im Kapitalismus leiden, dann ist die beste Vorstellung vom Kommunismus die, die am meisten dieser Übel abschaffen kann. Um herauszufinden, welche der Vorstellungen vom Kommunismus die beste ist, müssen die Menschen also schauen, welche dieser Vorstellungen alle Übel des Kapitalismus abschafft und nicht nur ein Drittel oder die Hälfte. Ohne Ausprobieren geht das nicht. Am besten, wir probieren die Vorstellung einfach der Reihe nach aus, sagen die Menschen. Dann werden wir ja sehen. Und schon geht es los. Kommunismus für Kinder. Teil 2. Was ist zu tun? Versuch Nummer 1. Als erstes, sagen die Menschen, müssen wir uns überlegen, was eigentlich schiefgelaufen ist. Wenn wir das wissen, dann können wir es auch besser machen. Es muss ja nicht gleich alles anders werden. Während die Menschen so auf den Bügeleisen sitzen, denken sie sich, dass es ja eigentlich schade ist, dass die Gesellschaft so reich ist, aber niemand etwas davon hat. Es gibt so viele Bügeleisen, aber niemand kann sie kaufen, weil die Menschen ja noch nicht einmal mehr genug Geld haben, um zweimal in der Woche ins Kino zu gehen. Das ist es doch, sagen die Menschen. Wenn wir mehr Geld gehabt hätten, dann hätten wir auch die Bügeleisen kaufen können. Und wenn wir die Bügeleisen hätten kaufen können, dann hätte die Fabrik auch genug Geld gehabt, um neue Bügeleisen herzustellen. Und dafür hätten die Fabriken neue Maschinen, neues Blech und Nägel und neue Bügeleisen Menschen gebraucht. Und dann hätten wir auch nicht unsere Arbeit verloren. Aber die Menschen hatten doch so wenig Geld, weil die Fabriken es ihnen weggenommen haben. Wie sollen sie also mehr Geld bekommen? Wenn die Fabriken den Menschen das Geld weggenommen haben, dann müssen wir es ihnen eben einfach wieder zurückgeben, schlägt ein Mensch vor. Das ist eine gute Idee, sagen die anderen Menschen. Aber wie sollen wir das anstellen? Am besten, erwidert ein anderer Mensch, wir machen einen großen Topf. Und in diesen Topf legen alle Menschen ein bisschen von ihrem Geld rein. Aber die, die viel Geld haben, legen mehr Geld rein und die, die wenig Geld haben, legen weniger Geld rein. Und dann verteilen wir das Geld aus dem Topf wieder an die Leute, nur andersrum. Die, die wenig haben, kriegen viel und die, die viel haben, kriegen wenig. Oder, sagt ein anderer Mensch, wir machen es noch einfacher und kaufen gleich aus dem Topf die überzähligen Bügeleisen. Das ist doch noch viel praktischer. Und so wird's gemacht. Alle Menschen müssen in den großen Topf einzahlen. Nur nennen sie den Topf nicht Topf, sondern Staat, weil das besser klingt. Jetzt können die Menschen wieder zweimal die Woche ins Kino gehen. Das heißt, manche Menschen können auch nur einmal oder gar nicht ins Kino gehen. Aber das macht nichts, denn die restlichen Kinokarten kauft einfach der Topf bzw. der Staat. Das Gleiche gilt für die Bügeleisen. Es gibt zwar immer noch Menschen, die gar kein Bügeleisen haben, aber dafür hat die ja jetzt der Topf. Und weil der Topf, also der Staat, alles kauft, was die Menschen sich nicht leisten können, haben die Fabriken auch genug Geld und können den Kinokartenbastelmenschen und den Bügeleisenbackmenschen ganz viel Arbeit geben. Jetzt sind die Menschen glücklich, denn sie können wieder jeden Tag in die Fabrik zum Arbeiten gehen. »Aber Moment mal«, sagte ein Mensch, »die Arbeit in der Fabrik macht uns doch gar keinen Spaß. Das ist doch genau die gleiche doofe Arbeit wie vorher.« Und tatsächlich, die Menschen arbeiten immer noch genauso und genauso viel, wie die Fabriken das wollen. Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. »So haben wir uns das aber nicht vorgestellt«, sagen die Menschen, und dann schütteln sie die Köpfe. »Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus.« Versuch Nummer 2. Jetzt sitzen die Menschen wieder da und denken nach. Die Bügeleisen sind jetzt zwar weg, aber die Bleche und Nägel, die Maschinen und Fabriken sind noch da. Die Menschen grübeln und grübeln, aber plötzlich sagt ein Mensch, es kommt doch nicht nur darauf an, dass überhaupt Bügeleisen hergestellt werden, sondern auch darauf, wie die Bügeleisen hergestellt werden. Es ist doch nicht entscheidend, dass wir überhaupt Arbeit machen, sondern welche Arbeit wir machen. Ja, stimmt, ruft ein anderer Mensch. Was nützt es mir, dass ich Arbeit habe, wenn mir die Arbeit gar keinen Spaß macht? Ich zum Beispiel muss den ganzen Tag alleine im Kreis laufen. Und meine Nachbarin muss die ganze Nacht in einer Gruppe um den Tisch sitzen. Und wieder andere müssen immerfort nachdenken oder die Chefin spielen. So kann das nicht weitergehen, sagen die Menschen. Wir können uns doch nicht von der Fabrik sagen lassen, wie, wann und wie lange wir zu arbeiten haben. Ab heute entscheiden wir das selbst. Und so wird's gemacht. Die Menschen gehen wieder zurück in ihre Fabriken. Aber jetzt machen sie nicht mehr, was die Fabriken wollen, sondern das, was sie selbst wollen. Und zum Zeichen dafür, dass die Fabrik jetzt denen gehört, die darin arbeiten, hängen sie kleine schwarz-rote Fähnchen aus den Fenstern der Fabrik. Jeden Morgen setzen sich die Menschen in einen großen Kreis und überlegen, wie sie arbeiten wollen. Jede kann sich aussuchen, was sie am liebsten machen will. Und alle dürfen alles machen. Nur Chefmenschen gibt es jetzt keine mehr. Es dauert einige Zeit, bis alle Menschen alles können. Blech verbiegen, Nägel klopfen und denken, denn es ist ja viel einfacher, immer das Gleiche zu tun. Aber nach und nach lernen die Menschen dazu. Und so dauert es nicht lange, bis die ersten Bügeleisen hinten aus der Fabrik rauskommen. Die Bügeleisen sind jetzt mit sehr viel Liebe gemacht und jedes sieht ein bisschen anders aus als das andere. Auf manche haben die Menschen sogar Herzchen gemalt oder kleine Sterne. Nach einiger Zeit, als genug Bügeleisen zusammengekommen sind, beschließen die Bügeleisenbackmenschen, dass es jetzt an der Zeit wäre, um die Bügeleisen auf den Marktplatz zu bringen. Denn sie haben viel zu viele Bügeleisen gemacht, um sie alle selbst zu benutzen. Weil es ja keine extra Verkaufsmenschen mehr gibt, wählen die Bügeleisenbackmenschen zwei von ihnen, die auf den Markt gehen sollen. Aber es wird versprochen, dass das nächste Mal andere gehen dürfen, so dass alle mal drankommen. Am nächsten Morgen nehmen die zwei gewählten Bügeleisenbackmenschen, die heute Bügeleisenverkaufsmenschen sind, die Bügeleisen und gehen auf den Markt. Aber als sie dort ankommen, sehen sie, dass auch von der anderen Bügeleisenfabrik zwei Bügeleisenverkaufsmenschen da sind. Und die verkaufen ihre Bügeleisen wieder billiger. »Das kann doch nicht sein«, sagen unsere Bügeleisenverkaufsmenschen da. »Das ist doch ungerecht!« Und sie gehen zu den anderen Bügeleisenverkaufsmenschen von der anderen Bügeleisenfabrik, um mit ihnen zu reden und ihnen zu sagen, dass sie ihre Bügeleisen doch teurer verkaufen sollen. Aber was müssen Sie feststellen? Die anderen Bügeleisenverkaufsmenschen wollen nicht mit sich reden lassen. Wir sind jetzt freie Menschen, sagen sie. Und deshalb entscheiden wir in unserer Fabrik ganz alleine, wie billig wir unsere Bügeleisen verkaufen wollen. Außerdem haben wir einen längeren Weg als ihr und deshalb müssen wir die Fahrtkosten wieder reinkriegen. Als unsere Bügeleisenverkaufsmenschen wieder nach Hause gehen, sind sie ganz traurig. Und sie setzen sich zu den anderen Bügeleisenbackmenschen und erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Da werden auch die anderen Bügeleisenbackmenschen ganz traurig. Oh, sagen sie, wenn wir unsere Fabrik behalten wollen, müssen wir auch billiger produzieren. Sonst kauft doch niemand mehr bei uns. Die Bügeleisenbackmenschen haben es bisher so gemacht, dass sie alles Geld, was sie verdienen, in einen kleinen Topf tun und allen daraus exakt das gleiche Geld geben. Aber wenn sie die Bügeleisen billiger verkaufen wollen, dann dürfen sie nicht so viel ausgeben. Also beschließen sie, sich von zwei Bügeleisenbackmenschen zu trennen. Und außerdem, sagen sie, ist es vielleicht doch besser, wenn wir einen Chefmenschen wählen, der sagt, was als nächstes getan werden soll. Es muss ja nicht immer der gleiche sein. Also wählen die Bügeleisenbackmenschen eine von ihren Bügeleisenbäckerinnen zur Chefin und außerdem suchen sie noch zwei aus, die die Fabrik verlassen müssen. Das machen sie mit dem Los, denn es soll ja gerecht sein. Am nächsten Tag packen die zwei armen ehemaligen Bügeleisenbackmenschen, die jetzt arbeitslos Menschen sind, ihre Sachen und verlassen die Fabrik. Die anderen haben sich zum Abschied versammelt und winken mit ihren Taschentüchern. Einige weinen sogar. Und alle sind ganz traurig, aber gehen müssen die zwei trotzdem, da lässt sich jetzt nichts machen. Jetzt müssen sie in die Pistolenbastelfabrik gehen, denn da sind angeblich noch Stellen frei. Da stehen die Menschen zusammen und sagen, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. In der Fabrik sind wir jetzt zwar frei und können zusammen entscheiden, was wir machen wollen, aber auf dem Markt sind wir doch wieder gegeneinander und müssen unsere Sachen verkaufen, auch wenn es anderen schadet. Und wir können zwar entscheiden, wie wir arbeiten wollen, aber was wir herstellen wollen und wie viel wir davon brauchen, liegt immer noch nicht in unserer Hand. Und da schütteln die Menschen den Kopf und sagen, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus. Versuch Nummer 3. Jetzt sitzen die Menschen wieder zusammen und denken nach. Aber es sind viel mehr Menschen geworden. Denn es sind nicht nur die Menschen aus der Bügeleisenfabrik da, sondern auch die aus der anderen Bügeleisenfabrik und außerdem noch die aus der Kinokartenfabrik. Sogar die Menschen aus der Pistolenfabrik sind gekommen. Es sind so viele Menschen, dass die Leute richtig laut rufen müssen, wenn sie wollen, dass die anderen sie hören. Und es sind nicht nur mehr Menschen, sondern auch andere Menschen geworden, oder besser gesagt, die Menschen haben sich verändert. Denn dadurch, dass sie keine Chefinnen mehr haben und alles ganz alleine gemacht haben, sind die Menschen viel schlauer geworden. Und weil sie jeden Morgen gemeinsam entschieden haben, was sie machen wollen, haben sie auch gelernt, einander zuzuhören. Und wenn einem Menschen etwas nicht passt, dann sagt er oder sie es einfach. Und niemand kann mehr für die anderen denken, sondern alle können für sich selbst am besten denken. Deswegen dauert es auch nicht lange, bis den Menschen die ersten Einfälle kommen, wie sie endlich den Kommunismus einführen können. In der Fabrik ist es ja schon ganz gut gelaufen, sagen sie, denn dort haben wir viel miteinander geredet und alles gemeinsam entschieden. Und wir haben nicht mehr gemacht, was die Fabriken wollen, sondern die Fabriken haben gemacht, was wir wollen. Aber auf dem Marktplatz, fügen andere Menschen hinzu, da war es ganz anders. Da haben die Leute immer nur so Sachen gesagt wie, ein Bügeleisen bitte, oder was kostet das Bügeleisen, oder haben Sie nicht so und so Bügeleisen? Und wir haben darauf immer geantwortet, bitteschön, oder das Bügeleisen kostet so und so viel, oder nein, so und so Bügeleisen haben wir leider nicht. Alles hat sich nur um diese Dinge gedreht. Und das ärgert die Menschen, denn sie wollen sich doch von niemanden und von nichts mehr beherrschen lassen, schon gar nicht von den Dingen. Und außerdem, sagen die Menschen, wussten wir doch nie, wie viele Bügeleisen oder Kinokarten wir herstellen sollten, weil wir ja nie wussten, wie viele die Leute brauchen. Genau, sagen andere. Und einige Fabriken hatten Glück und haben das hergestellt, was die Leute wollten, und andere hatten Pech und ihre Sachen wollte niemand kaufen. Und deswegen sind die einen reich und die anderen arm geworden. Das ist natürlich ungerecht und ärgert die Menschen, denn sie hatten ja extra in jeder Fabrik kleine Töpfe gemacht, damit alle gleich viel bekommen. Aber beim Stichwort Topf fällt den Menschen ein, dass sie noch diesen großen Topf, den Staat, haben, den aber in letzter Zeit niemand mehr benutzt hat. »Wir haben doch noch den großen Topf«, sagen sie. »Warum zahlen wir nicht alle unser ganzes Geld in den Topf und alle bekommen das Gleiche heraus?« »Eine gute Idee«, rufen andere. »Das wäre ja wirklich mal gerecht.« »Aber wir müssen uns auch besser absprechen. Wenn wir erst auf dem Marktplatz schauen, ob die Dinge, die wir hergestellt haben, auch benötigt werden, ist es doch schon viel zu spät. Am besten wäre es doch, wenn die Menschen, die das Topfgeld einsammeln und verteilen, auch schauen würden, was für Sachen wir brauchen. Dann können sie den Menschen in Fabriken genau sagen, wie viel sie herstellen sollen.« Und so wird's gemacht. Als die Menschen am nächsten Mittag in die Fabrik kommen, liegen dort schon große Wunschzettel für sie bereit. Die haben die Topfmenschen dorthin gelegt. Und auf diese Wunschzettel können jetzt alle Menschen draufschreiben, was sie sich wünschen, beziehungsweise welche Sachen sie gerade brauchen. Die Topfmenschen sammeln die Wunschzettel wieder ein und zählen alles genau zusammen. Dann sagen sie den Fabriken, was die Menschen brauchen und wie viel sie davon herstellen müssen. Und am Ende des Monats kriegen alle Menschen genau gleich viel Geld aus dem Topf. Den Topf nennen die Menschen jetzt doch lieber Topf statt Staat, weil es eben nur ein Topf sein soll. So können sich alle gleich viel kaufen. Jetzt gibt es keine Menschen mehr, die an 8 Tagen in der Woche ins Kino gehen können, und es gibt keine Menschen mehr, die nur an einem Tag in der Woche ins Kino gehen können, sondern alle können genau an 5 Tagen in die Woche ins Kino gehen. Das freut die Menschen, denn sie gehen gerne ins Kino. Tagsüber stellen sie die Sachen her, die sie abends aufessen. Und die Topfmenschen machen nichts anderes, als die Sachen zu verwalten. So leben sie eine gute Zeit lang. Aber nach einer Weile machen die Topfmenschen immer unglücklichere Gesichter, wenn sie in die Fabriken kommen, um die Wunschzettel abzuholen. Denn so viel, wie sich die Menschen wünschen, können ihnen die Topfmenschen gar nicht geben. Denn so viel wird gar nicht hergestellt. Also sagen die Topfmenschen zu den Menschen in den Fabriken, dass sie mehr arbeiten müssen, damit sie mehr herstellen und die Wunschzettel erfüllt werden können. Und weil die Wunschzettel nicht kürzer werden, sondern eher länger, denn die Menschen haben viele Wünsche, müssen die Menschen immer und immer mehr arbeiten. Und nicht nur mehr, sondern auch schneller. Da ächzen die Fabrikmenschen, denn sie haben noch nicht einmal mehr genug Zeit, um während der Arbeit Würfelspiele zu spielen oder mal ein Nickerchen zu halten. Die Topfmenschen aber sagen, dass sich die Fabrikmenschen noch mehr anstrengen müssen, und mit der Zeit ist die Arbeit wieder so anstrengend und langweilig wie früher im Kapitalismus. Jetzt könnten sich die Menschen natürlich zusammensetzen und sagen, wir wollen doch nicht so viel arbeiten. Warum wünschen wir uns nicht einfach ein bisschen weniger? Dann müssen wir uns auch nicht so anstrengen. Aber wenn sich die Menschen zusammensetzen, dann ist das in der Fabrik oder im Kino und da wollen sie lieber über andere Themen reden. Über ihre Wünsche reden sie eigentlich nur mit den Wunschzetteln. Und deswegen entscheiden sie auch nicht alle zusammen, was sie brauchen und wie viel sie herstellen wollen, sondern jede entscheidet für sich alleine. Und deswegen kommt auch keiner auf die Idee, sich weniger zu wünschen, weil sie denkt, dass die anderen sich weiter ganz viel wünschen und sie also sowieso ganz viel arbeiten muss. Die einzigen, die einen Überblick darüber haben, wie viel gewünscht wird und wie viel hergestellt werden muss, sind die Topfmenschen. Und weil die auch Menschen sind und auch Wünsche haben, fangen sie an, ihre Wunschzettel ganz oben auf den Wunschzettelstapel zu legen. Erst nur manchmal und ganz heimlich, dann immer öfter und schließlich immer. So kommt es, dass die Wünsche der Topfmenschen am häufigsten erfüllt werden. Und weil die Topfmenschen als Einzige einen Überblick haben, können sie beeinflussen, was und wie viel hergestellt wird. Und so werden sie immer mächtiger und reicher, während die Fabrikmenschen immer ärmer werden und an immer mehr Macht verlieren. Da sagen die Menschen, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Wir wollten doch alles selbst entscheiden und jetzt entscheiden doch nur die Topfmenschen. Und statt miteinander zu reden, reden wir nur mit den Wunschzetteln. Genau, rufen andere Menschen aufgebracht und reiben sich ihre Rücken, die von der vielen Arbeit ganz wehtun. Jetzt werden wir zwar nicht mehr von den Dingen beherrscht, aber dafür wieder von den Menschen. Weil die Topfmenschen haben sich ja genauso aufgeführt wie die Prinzessinnen damals. Und das ist auch nicht viel besser. Da schütteln die Menschen den Kopf und sagen, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus. Versuch Nummer 4. So langsam reicht es den Menschen aber und sie sagen, allmählich haben wir die Faxen, aber dicke. Und dann setzen sie sich nochmal ganz lange hin, um in aller Ruhe nachzudenken. Dafür bauen sie als erstes die Telefonleitungen und das Internet auf, damit diesmal alle Menschen auf der Welt zusammen entscheiden können. Und nach einigen Tagen intensiver Gespräche sagen sie, also, der Kommunismus ist die Gesellschaft, die alle Übel des Kapitalismus abschafft. Wir müssen also alle Übel, die der Kapitalismus verursacht, abschaffen und nicht nur ein Drittel oder die Hälfte davon. Das kann doch nicht so schwer sein. Sehr richtig, quäken andere Menschen aus den Telefonhörern und eigentlich waren wir auch schon ganz nah dran. Wir müssen nur darauf achten, dass wir uns nicht wieder von den anderen Menschen beherrschen lassen und vor allem nicht von den Dingen. Nicht von der Fabrik, nicht von dem Bügeleisen, nicht vom Marktplatz und nicht von den Kinokarten. Aber wie sollen wir das anstellen? Fragen wieder andere Menschen. Denn es leben sehr viele Menschen auf der Erde und deswegen wird jetzt sehr viel geredet. Wenn wir alle Dinge kaputt hauen würden, würde es uns ja noch schlechter gehen. Und daraufhin herrscht wieder einige Zeit Stille, denn die Menschen müssen sehr intensiv nachdenken. Und plötzlich fällt es ihnen ein. Es ist doch wie beim Gläserrücken. Natürlich! Ohne das Glas gäbe es auch kein Gläserrücken, aber noch weniger ohne uns. Denn das Glas wird ja nicht durch eine unsichtbare Hand gezogen, sondern durch unsere Zusammenarbeit. Aber natürlich, rufen da die anderen Menschen erleichtert. Das ist es. Die ganzen Dinge, die Fabriken, die Bügeleisen, die Kinokarten, die haben wir doch selbst hergestellt. Die sind doch ein Teil von uns. Also können wir sie auch jederzeit ändern, so oft wir wollen. So ist es, rufen die Menschen da. Und weil es so ist, soll es ab heute auch keine Bügeleisenbackmenschen und keine Kinokartenbastelmenschen mehr geben. Und Pistolenmenschen sowieso nicht mehr. Und statt Fabrikmenschen wird es Menschfabriken und statt Maschinenmenschen Cyborgs. Und niemand wird nur noch in einer Fabrik arbeiten, weil alle alles tun können und überall wohnen. Sogar in den Gemeindewohnungen und auch wenn sie nicht aus der EU kommen. Und so wird's gemacht. Die Menschen müssen jetzt sehr viel ausprobieren, spielen und lernen, weil sie wollen alles, was es auf der Erde gibt, verstehen. Denn es ist ja ihre Erde und fast alles haben sie selbst hergestellt. Das ist nicht wenig, was sich die Menschen da vorgenommen haben, aber so viel ist es auch wieder nicht. Vor allem aber treffen die Menschen jetzt ständig einander, denn sie müssen über alles selbst diskutieren und wollen keine Entscheidung mehr irgendwelchen Topfmenschen überlassen, die es auch gar nicht mehr gibt. Stattdessen verändern sie selbst alles, so oft sie wollen. Und wir entscheiden gemeinsam, was wir brauchen, und dann schauen wir, wer was herstellen will, sagen einige Menschen. Nein, andersrum, rufen andere Menschen. Erst schauen wir, wie lang und wie schnell wir arbeiten wollen und ob überhaupt. Und dann schauen wir, welche Bedürfnisse sich so befriedigen lassen. Ja, die Menschen sind sich nicht immer einig. Im Gegenteil, sie sind alle ein wenig unterschiedlich und viel unterschiedlicher als früher. Aber sie können gut damit umgehen und es freut sie, dass es so viele Unterschiede gibt, denn sonst würde ihnen schnell langweilig. Da schütteln die Menschen nicht mehr die Köpfe und statt Nein, Nein sagen sie Hallo. Hey, hallo, du da. Was? Wer, ich? Und tatsächlich, einige Menschen stehen da unten auf dem Papier und andere schauen aus dem Bildschirm zu mir rauf und sie fuchteln mit den Armen und rufen und einige sehen ganz wütend aus. Ja, genau du, dich meinen wir. Hör auf, uns hier unsere Geschichte vorzuschreiben. Wir entscheiden alleine, wie es weitergeht, denn das ist unsere Geschichte und die machen wir jetzt selbst. Lass mal!